Der Ochse hat nun seine Klöten, das Schwein ist befreit von allen Nöten, Horst ist dumm und Wart noch dümmer, hoch lebe das Fernsehen, es lebe für immer! Und die Moral von der Geschichte, zwar gibt es diese nicht, doch schaut man mal genauer hin, ergibt es sogar einen Sinn. Fernsehen ist nicht gut für Kinder, Schweine sind nicht gut für Rinder, ein letztes sei noch anzubringen, ein Musical kann auch scheiße klingen.